Zwei junge Mädchen mitten im Chaos der Gefühle. Sie stehen im Mittelpunkt von Limbo und Stella, so heißen zwei Filme, die in dieser Woche in die Kinos kommen. Inszeniert haben zwei Regisseurinnen aus Skandinavien, also sollte es so etwas wie einen typisch weiblichen Blick geben, dann dürfte er jetzt im Kino zu finden sein. Anke Lewicke Stella ist ein Film der schwedischen Regisseurin Sanna Linken, die dafür auf der letzten Berlinale in der Sektion Generation mit dem Gläsernen Bären ausgezeichnet wurde. Wenn man sich den Originaltitel dieses Films anguckt, My Skinny Sister, ist der programmatisch, steckt da schon die Geschichte drin? Ja klar, also es geht um Essstörungen, wie der Titel dann schon sagt, und es geht um Katja, die vielleicht so 14, 15 Jahre alt ist und die ist eine gute Schlittschuhläuferin und gewinnt einen Wettbewerb nach dem nächsten, dann kriegt sie von den Eltern eben so diese schönen Kleidchen geschenkt und in Genderfragen ist man ja schon ziemlich weit gekommen, aber sobald es aufs Eis geht, bleibt es doch relativ klassisch, da muss doch das Mädchen oder die Frau immer ganz elegant sein, die Grazie zeigen, so weibliche Attribute abtanzen. Um das zu schaffen, muss man natürlich auch in Form bleiben, ins Bild passen und auf die Linie achten. Und da ist man dann mit Katja ganz schnell in diesem Kreislauf drin, so nach dem Training mit Heißhunger ganz schnnell was essen und dann auf die Toilette gehen. Davon erzählt der Film aber eben aus der Perspektive der kleinen Schwester. Und die kleine Schwester ist eher so ein Pummelchen, die wäre so gerne wie ihre große Schwester möchte, auch aufs Eis, verliebt sich dann noch in den Schlittschuhlehrer und bekommt eben mit, dass was mit ihrer Schwester nicht stimmt. Und die Schwester ist ja nun auch eine Konkurrentin und sie weiß jetzt nicht, ist die Fürsorge größer, das Konkurrenzverhältnis oder soll sie die Schwester verraten, was ja auch immer ein Verrat wäre, wenn sie sagt, oh, mit meiner Schwester stimmt was nicht. Ist denn diese Perspektive auch sowas, was diesen Film vielleicht von anderen, die sich mit dem Thema beschäftigen, unterscheidet? Oder hat er noch andere Merkmale, wo man sagen würde, es ist jetzt mal irgendwie ein interessanter Zugang zu dem Thema? Ja, ich finde, es ist schon die Perspektive. Und zwar gibt es doch, wenn es um Essstörungen im Kino geht, immer dieses ikonografische Bild. Man sieht die jungen Mädchen, wie sie vor dem Spiegel stehen und so ihren Bauch abtasten, dass da auch ja keine Falte ist. Und dieses Bild sieht man eben aus der Perspektive von Stella. Und Stella ist so das schöne Gegenprogramm. Das ist so ein kleiner, pummeliger Rotschopf und die isst ihre Chips eben auch mit größtem Vergnügen. Und wenn sie sich vor dem Spiegel stellt, dann finde ich das so schön, dass sich so eine 12-Jährige so ganz anders definiert. Die findet sich eben trotzdem schön. Und dann macht sie sich so einen glitzernden, blauen Lidschatten drauf, will damit den Trainer beeindrucken. Es sieht eigentlich unmöglich aus, aber man findet sie trotzdem schön, weil sie sich schön findet. Und das ist vielleicht das Schöne an dem Film, dass es einerseits diese Katja gibt, aber mit der Schwester dann auch so eine Utopie reinkommt, weil das wird auch visuell so ganz schön erzählt. Am Anfang ist die kleine Schwester eben so am Rand, weil sie auch in der Familie eben die Außenseiterin ist, nie so im Mittelpunkt steht. Und so während des Films rückt sie aber immer mehr im Mittelpunkt, also auch ins Bildzentrum, weil sie sich so selbst findet. Und diese Selbstfindung findet eben jenseits dieser ganzen Schönheitsklischees statt. Und da ist so eine leise Utopie in dem Film und das macht ihn eben auch anders. Der Film wurde schon ausgezeichnet, das gilt auch für den zweiten Film Limbo, der hat zumindest schon einige Anerkennung bekommen und ist jetzt war auf zahlreichen Festivals zu sehen und ist als bestes Regiedebüt für den Europäischen Filmpreis immerhin nominiert. Gedreht wurde diese deutsche Produktion in Dänemark und die Regisseurin Anna-Sophie Hartmann studiert aber in Berlin Film. Warum hat sie den Film trotzdem in der dänischen Provinz gedreht? Ja, es heißt ja immer, man soll vielleicht die ersten Filme dort drehen, wo man auch die Umgebung kennt oder sich mit Themen beschäftigen, die einem selbst nahe sind. Und die Anna-Sophie Hartmann ist eben da in dieser dänischen Küste groß geworden. Sie kennt die Umgebung, das ist auch eine ganz spezielle Umgebung. Dort werden nämlich Zuckerrüben hergestellt, also Zucker. Und es gibt immer wieder so dokumentarische Aufnahmen, wo man das alles sieht. Und dadurch bekommt der Film so was Geerdetes, weil die Arbeitswelt immer wieder herausragt. Und diesen ganz konkreten Rahmen braucht er denn, auch weil uns der Film nicht so eine klassische Geschichte erzählt, sondern das sind eher so Momentaufnahmen aus dem Leben von Sarah, die ist im letzten Schuljahr und man sieht sie auf Partys, man sieht sie im Schulunterricht, wie sie spazieren geht und das Schöne an diesem Film ist, dass man eben mit der Kamera so ihre Gefühle erkundet, also es wird nicht so auserzählt, sondern da geht dann mal so ein Lächeln über den Mund, wenn sie die Kunstlehrerin sieht und da spürt man eben, da findet vielleicht was statt, aber das können wir uns selbst so im Kopf zurecht friemeln, was da genau funktioniert und ich finde das mal ganz angenehm, wenn man sich so im Kino selbst ein Bild machen kann. Passt ja vielleicht auch zu dem Titel, denn Limbo, das könnte man auch mit Zwischenbereich übersetzen. Lässt der Film auch auf positive Weise vieles ambivalent? Ja, auf alle Fälle eben, weil die Gefühle noch so unsicher sind, bleiben die Gefühle in der Schwebe. Dann der Film an sich auch, weil es gibt da einen Autounfall und der hat so einen offenen Ausgang und dann wechselt auf einmal die Perspektive. Dann nimmt man eben den ganzen Alltag aus der Perspektive der Lehrerin nach. Und die weiß aber auch nicht, was will sie eigentlich von Sarah und wo ist dieses Mädchen überhaupt? Und insgesamt muss man den Film sich vielleicht vorstellen wie so ein Streifzug durch zwei Leben, die sich so einander kurz begegnen und ein Streifzug durch diese ganz markante dänische Küstengegend. Anke Lewicke über die Filme der Woche. Das ist Stella von Sanna Linken und Limbo von Anna-Sophie Hartmann.